Drittens. Die WG der Toten. Oldendorf in der Lüneburger Heide. Verschwunden vor 4200 Jahren. In der üppigen Heidelandschaft, 20 Kilometer südwestlich von Lüneburg, dort wo die Lobau in der Lue mündet, thronen riesige Steine. Brusthoch, tonnenschwer. Es stehen jeweils 2 bis 3 nebeneinander, gefolgt von einer Leerstelle, der wieder 2, 3 Steine folgen. Sie begrenzen langgezogene Hügel, die wie Riegel die Heide queren. 3 davon liegen zwischen Oldendorf und Amelinghausen. Der längste ist 80 Meter lang, der älteste rund 5700 Jahre alt. Dazwischen eine ausufernde Eiche und einige windschiefe Kiefern. Es riecht frisch und herb. Die steinbegrenzten länglichen Monumente sind Grabhügel. 6 gibt es hier. 3 davon haben die Form eines Damms, 3 die eines aufgeworfenen Hügels. Früher nannte man diese Gräber Hünengräber, weil man dachte, sehr große Menschen, Hünen eben, müssten darin begraben liegen. Heute weiß man, dass es Menschen wie wir waren, zumindest was die körperliche Statur angeht. Deshalb verwendet man heute den neutraleren Namen Großsteingräber. Das Besondere an den Gräbern von Oldendorf ist nicht ihre monumentale Größe, sondern dass darin Menschen aus 3 unterschiedlichen Kulturen beigesetzt wurden. 1500 Jahre liegen zwischen dem Bau der Großsteingräber und den jüngsten Toten. Das wäre so, als würden wir unsere Angehörigen in Nekropolion der späten Römerzeit beisetzen, in denen zwischendurch auch noch einige Menschen des Mittelalters beerdigt worden sind. Großsteingräber gab es einst sehr viele in der Heide. Man findet sie an den Stellen, wo die Gletscher der Eiszeiten große Geröllblöcke zurückgelassen haben. Freiherr Georg von Estorff hat 1843 eine Karte des Uelzener Beckens im Osten der Lüneburger Heide gezeichnet. Es nimmt mit knapp 700 Quadratkilometern ein Zehntel der Heidelandschaft ein. Auf besagter Karte sind 220 Großsteingräber eingetragen. Man kann erkennen, dass eins auf das andere folgt, als würden sie alte Wege markieren. Im frühen 19. Jahrhundert soll es sogar 350 gegeben haben. Dann stieg der Bedarf an Steinen für den Straßenbau, für Futtertröge, für Häuser. Auch an den Steinen in Oldendorf haben Menschen, die versucht haben, sie zu sprengen und zu bearbeiten, ihre Spuren hinterlassen. Man findet Absplitterungen, Hohlräume, Risse. Wir wissen wenig über die Gräber in Oldendorf. Der Boden ist sauer. Fast alle organischen Substanzen wurden im Lauf der Jahrtausende zersetzt. Nur in einem Grab konnte man menschliche Überreste nachweisen. Dort lagen ein älterer Mann und eine mittelalte Frau begraben. Vermutlich wurden sie nacheinander bestattet. Vor allem aber fand man Dinge, die den Menschen mit ins Grab gegeben wurden. Schalen, Amphoren, Becher und andere Gefäße. Äxte, Beile, Messer mit scharfen Klingen, Pfeilspitzen, Trommeln, Perlen. Daran erkennt man nicht, wer begraben wurde, wie viele Menschen es waren, woran sie gestorben sind. Aber es lässt sich sagen, dass die Gräber zwischen 5700 und 4200 vor heute von mehreren Kulturen genutzt wurden und dass einige der Menschen Kontakte hatten, die bis ans Mittelmeer reichten. Vor 7500 Jahren erreichten die ersten Ackerbauern und Bäuerinnen Niedersachsen. Das Klima war wärmer geworden. In den Mischwäldern wuchsen Eichen und Eschen, in den Tälern Erlen und Weiden. Die Menschen schufen Platz für Siedlungen und Pflanzungen. Je größer die Bevölkerung wurde, desto kahler wurde die Landschaft. Die Eingewanderten brachten nicht nur Tiere und Samen mit, sondern auch Gefäße für den Transport und die Nahrungszubereitung. Die Gefäße waren verziert und jede Zeit und jede Kultur hatte dabei ihren eigenen Stil. Die ersten Menschen, die in Oldendorf ihre Toten in den Großsteingräbern begruben, tranken aus Bechern, die trichterförmig waren. Daher der Name Trichterbecherkultur. Sie bauten vor rund 5700 Jahren das erste Grab. Es bestand aus 88 Steinen, 40, die sich jeweils gegenüberstanden, und je 4 Steine an den schmalen Seiten. Dazwischen errichteten sie eine kleine Kammer aus Holz, 3x2 Meter groß. Den restlichen Raum zwischen und um die Steine füllten sie mit Erde auf und errichteten einen 60 Meter langen, 7 Meter breiten und 1,5 Meter hohen Damm. Auch die Grabkammer war mit Erde umschlossen, nur ein kleiner Gang führte zu ihr. Darin fand man Spuren von 3 Beisetzungen, dazu ein Beil und eine herzförmige Pfeilspitze aus Flintstein. An der nordöstlichen Seite des Grabmonuments stellten die Menschen einen Findling auf. Die anderen jüngeren Grabhügel sind ähnlich aufgebaut. Sie unterscheiden sich vor allem in der Länge und darin, dass sie statt einer hölzernen eine aus Steinen gebaute Grabkammer hatten. Eine Siedlung, in der die Toten ihre Lebenszeit verbrachten, hat man nicht gefunden. Erblickt man diese monumentalen Bauten, drängen sich 2 Fragen auf. Die erste ist eine ganz praktische. Wie hat man die Grabanlagen errichtet? Um solch ein Werk zu vollbringen, muss man wissen, wie man die Steine bearbeitet und die tonnenschweren Kolosse bewegt. Und man muss sich mit der Statik auskennen. Vermutlich hat es spezielle Handwerker gegeben, die sich das Wissen nach und nach aneigneten und dann von Ort zu Ort zogen und Grabhügel errichteten. Wahrscheinlich wurden die Steine bewegt, indem man hölzerne Stangen darunter legte, über die sie gerollt wurden. Erreichten sie den Ort, an dem sie aufgestellt werden sollten, hob man ein Loch aus, dessen Rand eine Böschung hatte, an der der Stein hinabglitt. Mit Hilfe weiterer Stangen wuchtete man ihn in eine aufrechte Position. Es gibt auch Thesen, die davon ausgehen, dass die Steine im Winter bewegt wurden, wenn der Boden gefroren war. Man stellte Eisflächen her und ließ die Steine über sie gleiten. Beweisen kann man weder das eine noch das andere. Die zweite Frage ist grundsätzlicher. Warum wurden solch aufwendige Bauten erschaffen, um einige wenige Tote unter die Erde zu bringen? Die gleiche Frage kann man natürlich auch für die Pyramiden oder das Taj Mahal stellen. Bei beiden ging es um die Sichtbarmachung von Macht oder das Andenken an einen besonderen Menschen. Ob das bei den Menschen der Trichterbecherkultur auch der Fall war, lässt sich nicht sagen. Sicher ist nur, dass die Großsteingräber neben ihrer praktischen Funktion eine symbolische Bedeutung hatten. Die ersten Großsteingräber tauchten auf, als Menschen sesshaft wurden und den Boden bewirtschafteten. Eine These ist deshalb, dass der Boden, auf dem sie Dinkel, Emmer und Einkorn anbauen konnten, ständig knapper wurde. Also zogen die Menschen weiter und suchten nach neuen fruchtbaren Arealen. Überall, wo Großsteingräber standen, wussten die Suchenden, dass das Gebiet bereits von anderen genutzt wurde. Das klingt plausibel. Andererseits liegt es nahe, dass diese Monumentalbauten auch einen zeitlich symbolischen Charakter hatten. Vielleicht sollten sie an jemanden oder an etwas bis in alle Ewigkeit erinnern. Die Äxte, Beile und Messer, die mit in den Gräbern lagen, könnten als Statussymbole gelesen werden. Dafür, dass es sich zumindest bei einigen der Toten um herausragende Persönlichkeiten gehandelt haben muss, sprechen auch Keramiktassen, die bis ins Detail so geformt sind, als seien sie Metallgefäße. Sie besaßen einen nach innen gewölbten Boden. Am Henkelansatz wurde eine Niete angedeutet. Und sogar ihre Oberflächen wirken, als würden sie metallisch glänzen. Solche Gefäße waren damals im anatolischen und griechischen Raum verbreitet. Das heißt, die Trichterbechermenschen der Lüneburger Heide müssen Kontakte bis ans Mittelmeer gehabt haben, wo die Bronzezeit schon eingesetzt hatte. Sie kannten die Gefäße, importierten sie aber nicht, sondern formten sie vor Ort selbst nach. Eine Form von steinzeitlichem Luxus, die man sich leisten können muss. Man könnte die Grabbeigaben aber auch als Teil einer Jenseitsvorstellung lesen. Vielleicht wollten die Hinterbliebenen dem Toten damit das Dasein in der Nachwelt verschönern. Die Gefäße, die man gefunden hat, müssen einst mit Nahrungsmitteln und Getränken gefüllt gewesen sein. Ohne ein Jenseits hätten die Toten sie nicht gebraucht. Offensichtlich wurden die Gräber nicht nur von einer Kultur genutzt. Die Keramikgefäße sind sehr unterschiedlich verziert. Aber sind das nur unterschiedliche Modetrends der damaligen Zeit? Ist es ein und dieselbe Gruppe, deren Nachkommen eben einen anderen Geschmack haben als die Urgroßeltern? Oder stammen die neuen Einflüsse von Eingewanderten, die sich mit der ansässigen Bevölkerung vermischt haben? Das ist nicht leicht zu beantworten. Jedenfalls darf man sich die steinzeitlichen Kulturen nicht unbedingt wie heutige Völker oder Ethnien vorstellen, sondern eher wie Großfamilien, Sippen oder Clans. Alle 3 Kulturen, die während der Jungsteinzeit in der Lüneburger Heide lebten, haben ihre Toten im größten der Gräber bestattet. Es war 80 Meter lang, 6,5 Meter breit und 1,6 Meter hoch und hatte eine Grabkammer, die 8 Meter auf 2,3 Meter maß. Darin lagen mindestens 6 Tote der Trichterbecherkultur, aber es könnten auch Leichen entfernt worden sein, um Platz für neue zu schaffen. Auch die Menschen der Kugelamphorenkultur setzten hier um 2900 vor Christus zwei Menschen bei. Man erkennt es an ihren Grabbeigaben: einer kugelförmigen Amphore mit ösenartigen Henkeln und einem Beil mit dickem Nacken. Man kann sich die Menschen der Kugelamphorenkultur als die Nachfolger der Trichterbechermenschen vorstellen. Auch sie waren einheimische Bauern und Bäuerinnen, nur nutzten sie andere Stilelemente. Eigenständige Gräber dieser Kultur hat man in der Lüneburger Heide nicht gefunden. Und dann lagen in der Grabkammer noch 8 weitere Personen. Sie gehörten einer weiteren Kultur an, die als Hirten und Hirtinnen aus dem Osten in die Lüneburger Heide eingewandert waren. Sie verzierten ihre Keramik mit Abdrücken von Schnüren, weshalb wir von Schnurkeramikkultur sprechen. Ihre Toten begruben sie eigentlich in Einzelgräbern, und zwar in hockender Position in aufgeschütteten Grabhügeln. Die 8 Personen, die im Oldenburger Großsteingrab lagen, waren auch jeweils einzeln bestattet worden. Sie lagen in unterschiedlichen Bereichen der Grabkammer, jede mit gebührendem Abstand zur nächsten. Die Schnurkeramikmenschen haben also ihre eigene Tradition fortgeführt, nur eben innerhalb des Totenmonuments einer anderen Kultur. Sie waren eine der letzten Kulturen der Jungsteinzeit. Mit ihrem Ende um 4200 vor heute brach eine neue Zeit an, die Bronzezeit.